Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 34 des Gabelbissen Podcast. Heute geht's mal so richtig rund bei mir im Podcast, denn ich gehe auf einen Hörerwunsch ein, und zwar wollte vor einiger Zeit der Peter wissen, ob ich nicht mal ein bisschen über Knödel erzählen könnte. Tja, gesagt, getan, die heutige Folge dreht sich um Knödel, Knödel und nochmal Knödel. Knödel sind ja ganz was Spezielles. Es gibt sie groß, es gibt sie klein, es gibt sie rund, es gibt sie flach, es gibt sie süß, es gibt sie pikant, es gibt sie gefüllt, nicht gefüllt, als Beilage, als Hauptspeise, aus Mehl, aus Kartoffeln, aus Brot, aus Germteig, aus Kraut, aus Innereien, etc., etc. Und selbst bei der Zubereitung gibt es verschiedenste Varianten. Sie werden pochiert, sie werden gedämpft, sie werden gebacken und noch einiges anderes mehr. Also ihr seht, der Knödel ist nicht gleich der Knödel. Da gibt es zig Varianten. In Österreich ist diese Art der Speise ja sehr beliebt. Und vor allem in einem Bundesland, das ja auch als das Knödelland Österreichs bekannt ist. Und zwar Oberösterreich. Denn nirgendwo anders bei uns in Österreich gibt es so viele Gerichte mit Knödel. Aber nicht nur in Österreich und vor allem Oberösterreich ist diese Speise beliebt, nein, auch in Böhmen, in Bayern und in Südtirol und natürlich auch im Rest der österreichischen Bundesländer. Den Begriff selbst kennt man eigentlich nur in den bereits genannten Gebieten. In den restlichen deutschsprachigen Räumen spricht man nicht von der Knödel, sondern von den Klößen. Das Wort Knödel, so vermutet man, könnte vom Lateinischen kommen, und zwar vom Nodus, von dem leitet sich übrigens auch die Nudel ab. Und Nodus bedeutet nichts anderes als Knoten. Aber es könnte auch eine Art Verkleinerung des mittelhochdeutschen Knode, Knote sein. Und das bedeutet wiederum auch kleiner Knoten oder Hügel. Was ja von kleiner Hügel passt, finde ich super zu Knödel dazu. Aber unser deutsches Wort könnte auch von den Tschechen stammen. Denn die Tschechen kennen in ihrer Sprache das Wort Knedelsk. Und ja, klingt ja sehr ähnlich wie Knödel. Möglicherweise kommt es ja auch von dem. Der Knödel selbst ist uns eigentlich schon ja, relativ lange bekannt. Und man vermutet oder man hat herausgefunden, dass das eine Art war, wie man früher Speisereste länger haltbar machen wollte. Und zwar hat man eben die Speisereste eingedickt und das Ganze dann zu Knödel gepresst. Und somit hat man dann herausgefunden, wenn man das gemacht hat, war alles länger haltbarer. Und das konnte man bereits von Archäologen bestätigt bekommen, denn die haben bei Reste von Pfahlbauten aus längst vergangener Zeit in der Region Mondsee Überreste von eben diesen Knödeln gefunden. Für mich ist ja das immer total was Faszinierendes, wenn man sich vorstellt, dass die darauf schließen können, dass das etwas, was man da findet, vielleicht mal ein Knödel war. Irgendwie für mich faszinierend. Jemand, der vom Fach ist, ja, für den ist das klar, selbstverständlich. Für mich eine tolle Sache, muss ich ehrlich sagen. Und so richtig bekannt übrigens, dass die Knödel gibt, vermutet man so das 12., 13. Jahrhundert. Denn da hat man in einer Kapelle in Südtirol bei einem Deckenfresko die erste bildliche Darstellung der Knödel gefunden. Ja, und die ersten so, wie soll man sagen, quasi echten, richtigen Knödel wurden eigentlich aus Mehl oder Brotteig gemacht. Die uns heute gefüllten Varianten waren, zum Beispiel Fleischknödel, kamen erst viel, viel später. Und zwar geht man da davon aus, das müsste so frühestens im Mittelalter gewesen sein. Und da war es natürlich nur den gehobenen Kreisen vorbehalten. Das unter Anführungszeichen einfache Fußvolk hatte das nicht zu essen. Da waren halt dann die Mehlknödel sehr, sehr beliebt. Ja, und der heute extrem beliebte, das haben wir sehr gern gegessene Erdäpfelknödel, der Kartoffelknödel, der war eigentlich erst viel, viel später so richtig populär in Europa. Logischerweise musst du zunächst einmal die Kartoffel erst nach Europa gebracht werden. Und dann hat es auch einige Zeit gedauert, bis man eben diese Knödelvariante daraus erfunden hat. Fruchtknödel hingegen kämen wieder ein bisschen länger, und zwar so circa 17. Jahrhundert, und da vor allem in Tschechien. Ja, und dann einige Zeit später, also im 18. Jahrhundert, haben die Habsburger das nach Österreich gebracht, denn ich habe euch ja schon einmal erzählt, es war eine Zeit lang schick, dass man sich eine Köchin aus Böhmen geholt hat, und die haben einfach die Rezepte mitgenommen, und so hat man dann die Fruchtknödel bei uns eingebürgert. Wie vieles andere Sachen auch, sind Knödel übrigens im Brauchtum verankert. Und zwar war es bei den Bauern früher traditionell, dass man einen Tag in der Woche Knödel serviert hat, und das war der sogenannte Knödeltag. Gut, ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht so ein wirklicher Brauchtum, gebe ich euch recht. Und zwar der Knödeltag hatte eine Auswirkung. Und zwar so im Frühjahr herum war es ja bei den Bauern im Gebirge ja üblich, dass man den Almauftrieb gemacht hat. Sprich, man hat die Kühe von den Dörfern im Tal auf die Alm getrieben. Aber das durfte nie am Knödeltag gemacht werden, denn, so sagte man, das bringt Unglück. Einen weitaus schöneren Brauch gab es dann zu Silvester. Und da wurden kleine Zettel, auf die die Köchinnen und Köche und die Leute, die in dem Haushalt gewohnt haben, Wünsche, Hoffnungen, Träume etc. notiert haben, wurden quasi in den Knödelteig reingegeben. Anschließend hat man alle Knödel in den großen Topf geworfen und die erste, die mehr oder weniger gar war und somit oben aufgeschwommen ist, hat man rausgefischt, den Zettel entnommen, ja, und das, was man dann gelesen hatte, so sagte man, trifft im kommenden Jahr zu. Das muss ich sagen, ist ein recht netter Brauch. Und einen recht netten Brauch gab es dann noch, und zwar bei Hochzeiten. Und da hat man den Gästen in einen einzigen Knödel eine Mandel oder eine Zwetschge reingegeben. Ja, und jener Gast, der eben diesen Knödel hatte, der war, so sagt man, der Nächste, der heiratet. Oder die Nächste natürlich. Also ihr seht, Knödel sind eigentlich relativ stark verankert und man kennt die relativ lang, also eine wirklich traditionelle Beilagespeise in unseren Breitengraden. Nur, ich habe anfangs gesagt, es gibt zig Varianten, und auf das möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen, und da habe ich mir einige wirklich nette Varianten aus Oberösterreich und auch anderen Regionen von Österreich rausgesucht, und die möchte ich euch mal kurz vorstellen. Fangen wir mal an bei den Reiberknödel. Reiberknödel ist eine Erdäpfelvariante, die besteht aus einem Drittel rohen geriebenen Erdäpfel und zwei Drittel gekochten gestampften Erdäpfel. Das mischt man zusammen, formt den Knödel draus und kocht es dann im Salzwasser. Die Waldviertler Erdäpfelknödel sind wieder ganz anders als die Reiberknödel, bei denen ist nämlich das Verhältnis genau umgedreht. Und zwar verwendet man im Waldviertel zwei Drittel rohe geriebene Erdäpfel und nur ein Drittel gekochte und gestampfte. Die rohen werden vorher übrigens gepresst, damit man die Flüssigkeit aus dem Erdäpfel gewinnen kann und gleichzeitig auch die Stärke. Denn wenn ich das auspresse, in eine Schüssel gebe und das Ganze dann setzen lasse, habe ich nach einiger Zeit, so circa 15 Minuten, Stärke gewonnen. Und eben jene Stärke hole ich dann heraus und gebe es zu meiner Knödelmasse dazu. Noch ein kleiner Tipp am Rande, man sollte dafür niemals heurige, oder wie man in Deutschland sagt, neue Kartoffeln verwenden. Denn bei denen, die haben irgendwie zu viel Flüssigkeit, da passt es einfach nicht zusammen. Und wenn man die kocht, ja, das zerfällt dann mehr. Und eine spezielle Variante gibt es ja noch, und zwar schwarze Knödel. Das ist ja etwas, was ich persönlich noch nie gesehen habe, würde mich aber ehrlich gesagt mal interessieren. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Knödel aus gekochten Erdäpfel, vermengt mit Roggenmehl und Sauerrahm. Das wird übrigens als Beilage verwendet, wie auch die beiden vorigen. Ja, und der Klassiker und, oder sagen wir, der älteste aller Knödel wäre ja der Mehlknödel. Der besteht, wie man vermuten könnte, aus Mehl, aber natürlich das allein macht es auch nicht. Dazu kommt dann noch Schmalz, Salz und ganz wichtig gekochtes Wasser. nicht zu viel, denn daraus möchte man einen sehr bröseligen Teig machen. Und dieser wird im Anschluss zu kleinen Knödel geformt und dann relativ rasch gegart. Eine andere Variante wäre Grießknödel. Das besteht aus einer 1:1 Mischung von Erdäpfel und Grieß. Dazu kommt dann noch Fetteier und Salz. Das Ganze wird dann zu Knödel geformt. Ich kann sie groß oder klein machen. Und somit kann ich sie entweder als Suppeneinlage oder auch als Hauptspeise verwenden. Die habe ich selbst schon mal gekostet, die sind wirklich gut. Dann eine Variante, die mir persönlich nicht so bekannt war, wären die Bröselknödel. Und zwar werden die aus Semmelbröseln, Milcheier und Butter gemacht. Und das Ganze wird dann noch mit Petersilie oder Muskat gewürzt. Die kann man dann auf der einen Seite auch als Suppeneinlage verwenden oder zu einem ganz feinen Ragout dazu, denn ich kann mir das gut vorstellen. Diese Bröselknödel können diesen Saft vom Ragout wunderbar aufnehmen und das schmeckt dann sicher sehr, sehr herrlich. Und jetzt komme ich mal zu einer Variante, wo ich mir nie gedacht hätte, dass man die so macht, und zwar Krautknödel. Gut, wie ich das erste Mal von Krautknödeln gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht was Gefülltes. Nein, nein, nein. Krautknödel sind Knödel aus geschnittenem Kraut. Dazu kommt dann noch Semmelbrösel, etwas Schlagobers, Eier und Salz. Und das Ganze wird dann zu Knödel geformt und in Selch- oder Rindsuppe gekocht. Eine weitere spezielle Variante wären die sauren Schwemmknödel. Das ist auch was ganz Spezielles, und zwar wird das aus Rinderschmalz, Eier und Großgrieß gemacht. Großgrieß ist ein bisschen, was ich weiß, ein bisschen gröberer Grieß, nicht ganz so fein gemahlen. Und aus dem wird eben die Knödel geformt. Und dann kocht man das Ganze in kümmelgewürzten Salzwasser. Und die werden aber dann auch als Hauptspeise gegessen. Und dazu serviert man dann, ist in Oberösterreich, einen Erdäpfelsalat mit Speck oder Sauerkraut. Dann gibt es noch die Speckknödel. Die gibt es in zwei Varianten, als Inviertler Speckknödel oder als die ganz klassischen, die ich euch schon mal vorgestellt habe, die Tiroler Speckknödel. Vielleicht kurz noch zu den Tiroler Speckknödeln. Die haben eigentlich eine ganz witzige Geschichte, und zwar für die eigentlich meinen Essen aus der Not heraus. Und zwar gab es da mal eine Tiroler Wirtin in Hall in Tirol, und da kamen plötzlich viele Soldaten als Gäste. Tja, was macht sie nun? Da hat sie schnell was Herzhaftes kochen müssen, die Soldaten waren müde und hatten Hunger. Und da hat sie dann einfach, so sagt die Legende, Reste aus Brot, Speck, Wurst und Eiern genommen und eben die Urform der Tiroler Specknödel erstellt. Ja, und das war bei den Soldaten total beliebt, und somit haben die mehr oder weniger den Weg ins weite Österreich gefunden. Eine weitere spezielle Variante aus Oberösterreich wären die, jetzt bitte nicht falsch verstehen, die Kaugknödeln. Klingt jetzt sicherlich ein bisschen komisch, und ich könnte mir vorstellen, manch einer von euch schmunzelt jetzt ein bisschen. Hat nichts mit dem zu tun, nein, nein. Das Ganze ist wie folgt, besteht aus festem Mehlteig und ist gefüllt mit Resten vom Schweinsbraten, von Rindfleisch, Kaiserfleisch und Fleisch und Wurst, und das Ganze wird fein geschnitten, es wird kockt, von daher der Name. Diese Masse wird dann mit Zwiebeln, Majoran, Pfeffer und Knoblauch abgeschmeckt, zu Knödel geformt und eben mit Mehlteig überzogen. Eine weitere sehr beliebte und bekannte Variante des gefüllten Knödel wären Krammelknödel. Ja, Krammeln, nur zu erklären, wer das nicht kennen sollte, das wäre gewürfelter Speck, aber Speck mit wirklich sehr, sehr wenig Fleischanteil, also hauptsächlich Fett. Es wird dann in Würfel geschnitten und rausgebraten. Und eben das sind dann die Krameln, und die kommen dann in einen Erdäpfelteigfüller hinein. Ja, dann gäbe es auch von den gefüllten Varianten noch die Bratknödel. Die bestehen auch wieder aus Mehlteig, die jeweils im Gegensatz zu den Kackknödeln sehr dünn ausgewalkt wird. Und darin kommt dann eben eine Mischung aus Rindfleisch, aus Surfleisch und Schweinsfleisch. Und da werden dann eher kleinere Knödel geformt, die werden dann auch gesiedet und als Hauptspeise mit zum Beispiel Sauerkraut gegessen. Eine Variante, die total interessant klingt und die ich auch noch nie gegessen habe, wären Eierknödel. Und die werden aus gekochten und geriebenen Erdäpfeln vom Vortag gemacht und mit Mehl, Ei, Salz und Butter vermengt. Da macht man dann mehr oder weniger mal so einen Grundteig. Das Ganze lässt man dann rasten. In der Zwischenzeit bereitet man eine Eierspeise, ein Rührei zu. Und das wird mit Petersilie, Schnittlauch, aber auch mit Kramen oder Speck verfeinert, abgeschmeckt, wie man es nennen will. Und das Ganze kommt dann quasi in den Teig. Also ich nehme eine Kugel, eine kleine Kugel mal von einem Teil des Teiges, drücke das in der Mitte ein, gebe meine Eifülle hinein, verschließe das Ganze. Wenn ich das dann alles gemacht habe, wird es gekocht und dann wird das noch in Semmelbrösel, die ich zuvor in viel Butter angeröstet habe, gewälzt. Und so wird es dann serviert. Also ich finde es total spannend, das muss ich demnächst mal ausprobieren. Ja, und ein eher Beilagenknödel, die man eigentlich in ganz Österreich kennt, wären die Brotsemmel oder Serviettenknödel. Gut, die Brotknödel-Variante kennt man eher in Oberösterreich. Und die werden mir voll gemacht. Ich habe Brot oder halt Semmeln und das Ganze vermenge ich dann mit Ei, mit Milch. Ja, und dazu kommt dann meistens noch geröstete Zwiebel oder Petersilie und aus diesem Teig forme ich dann eben die Knödel. Und das wird dann, wenn ich es jetzt als normale Semmel oder Brotknödel mache, einfach so als Einzelstück in Wasser gekocht. Diese Serviettenknödel ist vom Teig her ja ähnlich wie jetzt die Semmelknödel. Der wesentliche Unterschied besteht darin, wie ich das koche. Und da mache ich so eine Art Rolle und die wickle ich in eine große Stoffserviette. Man kann aber auch eine saubere Stoffwindel verwenden rein und koche das mit dem. Dadurch habe ich dann eine spezielle Form und vor allem einen Vorteil, die Knödel zerkocht sich nicht so leicht. Ja, und wenn das dann fertig gekocht ist, wird das Ganze in Scheiben geschnitten und serviert. Eine ganz spezielle Variante der Serviettenknödel, die ich persönlich sehr, sehr gern habe, wären die böhmischen Knödel. Und die bestehen aus einer Mischung vom Serviettenknödelteig, wobei die Semmelwürfel hier ohne Rinde verarbeitet werden und generell das Ganze ein bisschen gröber geschnitten wird. Ja, und der zweite und Hauptbestandteil wäre Germteig. Und aus dem mache ich dann eben auch so eine Rolle und koche das in einer Stoffserviette. Passt super zu einem böhmischen Gulasch dazu oder zu einem böhmischen Bierfleisch. Also, wenn Sie es nicht kennt, probiert es einmal aus. Ich mag das sehr gern. Ja, und dann aus den Servietten und Semmelknödel kann man dann auch noch eine tolle Hauptspeise machen, weil eigentlich sind die nur Beilagen, aber dann gibt es die gerösteten Knödel und das war einfach ein Semmel- oder Serviettenknödel. Kann man aber auch, wenn man möchte, einen Erdäpfelknödel oder einen gefüllten Knödel mit einem Fleischknödel nehmen. Und die werden in größere Stücke geschnitten und im Anschluss einfach mit Ei abgeröstet. Eine eher fleischige Variante oder, naja, fleischige, eine eher Innereien-Variante der Knödel wäre der Leberknödel. Das sind kleinere Knödel aus Leber, Milz und Semmeln, die dann mit Kräuter abgeschmeckt werden und die werden traditionellerweise als Einlage bei der Rindsuppe verwendet. Die habe ich auch etwas detaillierter in der des Kaisers liebsten Suppe-Folge vom Galbisen Podcast beschrieben. Eine mir auch sehr, sehr beliebte Variante wäre der Kaspresknödel und der ist jetzt mal ausnahmsweise nicht so rund, wie man es von den vorigen Varianten kannte. Zunächst einmal, der Teig besteht bei denen aus Semmeln und Käse. Und das Ganze wird dann eben vermengt und es ist eher so eine flache Variante. Der Knödel wird dann draus gemacht. Und das ist eigentlich eine eigenständige Speise, die man als vegetarische Hauptspeise mit Sauerkraut zum Beispiel serviert. Wenn man diese Kaspresknödel aber etwas kleiner macht, kann man die zum Beispiel super als Suppeneinlage bei einer echt kräftigen Rindersuppe verwenden. Aber auch zu einer Zwiebelsuppe ist das echt eine tolle zusätzliche Einlage. Und last but not least unserer kleinen Knödelaufstellung, die Obstknödel. Die gibt es jetzt in zwei Varianten. Auf der einen Seite habe ich den Topfen Quarkteig oder den eher sättigeren Erdäpfelteig. Das wäre dann übrigens die böhmische Variante. Ja, dieser Teig wird gefüllt mit Marillen, mit Zwetschgen, mit Ringlotten, mit Erdbeeren und noch einigen anderen Obstsachen. Und bei denen ist es auch wichtig, dass ich nach dem Kochen die in Semmelbröseln wälze. Die werden aber nicht nur rein in Butter angeröstet, sondern zu denen kommt auch noch ein bisschen Zucker dazu und dann karamellisiert es. Und wenn ich da den ganz frisch gekochten Obstmittel drin wälze, das erstens, heute ist total super und die geschmackliche Kombination ist ein Traum. Ach ja, Knödel ist ja jetzt in Hülle und Fülle und jetzt habe ich euch wirklich viel erklärt und eine Variante, die ich erst vor kurzem gemacht habe, möchte ich euch mal jetzt genauer vorstellen und zwar im Rezept der heutigen Folge und zwar geht es da um die zaumgelegten Knödel. Für 4 Portionen benötigen wir 400 Gramm Mehl, ein Ei, Salz, 100 bis 200 Milliliter kaltes Wasser. Warum so eine eher ungenaue Angabe, mehr dazu dann später. Bratenreste, Wurstreste oder sonst was ihr halt so noch verwerten möchtet und Butter. Ich muss ja zugeben, bevor ich das Rezept gemacht habe, war ich ein bisschen skeptisch, denn das Originalrezept, das ich zur Verfügung hatte, war mit den Mengenangaben, wie soll man sagen, sehr freizügig. Und ich wusste zwar die Menge an Mehl, die ich verwenden sollte, aber es stand nur drinnen, man soll kaltes Wasser verwenden und daraus einen mittelfesten Mehlteig machen. Okay, für jemanden, der vielleicht öfter Mehlknödel macht, ist es klar, da nehme ich so und so viel Milliliter Wasser. Für jemanden wie mich, der das jetzt nicht so oft macht, der hat eher Erdäpfel oder Semmelknödel macht, war es ein bisschen schwieriger. Und von daher habe ich euch gesagt, 100 bis 200 Milliliter Wasser, da das einfach variieren kann und damit ihr nicht zu viel reingebt und dann einen quasi No-Go-Teig schon bald habt, lieber mal so diese Angabe. Und ich habe mich dann halt herangetastet und konnte jetzt aber nicht einen allzu genauen Wert ermitteln und somit gibt es halt so eine Angabe. Aber glaubt mir, das funktioniert wunderbar, das Rezept, das ist echt gut geworden. Gut, wie mache ich das jetzt? Ich muss mal zunächst das Mehl mit dem Ei und dem Wasser vermengen. Zunächst einmal gibt wenig Wasser hinein. Ich würde mal anfangen bei dem 400 Gramm Mehl mit 100 Milliliter Wasser und das vermenge ich dann schön durch. Wenn es einfach zu trocken ist, gebt immer ein bisschen was dazu und knetet es immer schön durch, bis ihr einen, wie soll man sagen, schön glatten und einfach ja, festeren Teig habt. Das sollte nicht an euren Fingern kleben, das wäre ganz schlecht. Sollte das trotzdem der Fall sein, kein Problem, gebt einfach noch ein bisschen Mehl dazu, knetet es wieder von vorne durch, bis ihr einen trockeneren Teig erreicht. Und natürlich kann man auch so mit Wasser dann verfahren, wenn es wieder zu trocken ist. Passt aber auf, das summiert sich natürlich immer mehr und irgendwann ist man dann vielleicht doch schon bei 8 Portionen angelangt. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, wie gesagt, wir kneten das dann so lange, bis wir einen schönen festen Teig haben. Anschließend formen wir eine Rolle daraus und schneiden mal so circa 2 cm dicke Scheiben davon ab. Diese Scheiben drücken wir zunächst mit der Hand etwas flach und legen die anschließend auf eine bemehlte Form und walken die aus. Das würde ich jetzt nicht zu dünn machen. So circa, dann würde ich was vorstellen könnte. Ich habe es mit einer Stärke von ja, 5 bis maximal 10 mm gemacht. Also wirklich nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Wenn ihr das dann gemacht habt, lasst ihr die Flecken mal leicht antrocknen. Ja, die Zeit, wo das Ganze trocknet, können wir nutzen, um unsere Bratenreste, Wurstreste etc. mal wirklich schön klein zu schneiden. Im Originalrezept war übrigens auch die Sprache, dass man diese Knödel mit etwas Grieß und Schnittlauch füllen kann. Ich hatte leider gerade nichts von dem bei der Hand und somit Bratenreste mussten weg und somit habe ich mich eben für das entschieden. Wenn wir das dann geschnitten haben, verflüssigen wir etwas Butter und diese flüssige Butter streichen wir mal auf die Oberseite der Knödel, also der Rohlinge, dieser Teigfläche. Und darauf legen wir dann etwas von unseren kleingeschnittenen Bratenresten drauf. Ja, und jetzt verschließen wir das Ganze nach oben hin. Also wir klappen einfach die Teigränder nach oben und lassen das Ganze dann überlappen. Wir brauchen dann nichts weiter drehen, sondern durch diese überlappenden Teigreste stecken wir dann einen Zahnstocher, der das Ganze fixiert. Und das machen wir dann bei allen Knödeln schön durch. Wenn das dann soweit ist, erwärmen wir mal einen Topf Wasser, den bringen wir zum Kochen, geben Salz hinein, damit wir ein schönes Salzwasser erhalten. Danach ist ganz wichtig, reduziert sofort die Temperatur, sodass das Wasser nicht mehr kocht. Da kommen dann die Knödelrohlinge hinein und die verweilen da im heißen Wasser. Es darf nicht oder sollte nicht mehr kochen, wenn es ganz leicht köchelt, geht's, aber es sollte an sich nicht mehr kochen, weil sonst passiert es gern platzt. Und da verweilen die dann so für 10 bis 15 Minuten drinnen. Ja, und im Anschluss fischt man sie einfach heraus und serviert das Ganze dann mit einem Sauerkraut. Und da beim Sauerkraut könnt ihr dann die Variante machen, die euch am liebsten ist. Ich persönlich bin ja ein Fan vom eingebrannten Sauerkraut. Und das habe ich natürlich dann dazu gemacht. Ich war ja ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob das so wirklich was wird. Aber es war echt total tolles Essen. Mir hat es echt gut geschmeckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Knödelvariante dann öfter geben wird. Ja, ihr seht, Knödel ist nicht gleich Knödel und ich nehme an, ihr habt jetzt sicherlich so wie ich auch eine gewisse andere Sicht auf diese Beilage. Naja, eigentlich Hauptspeise. Oder doch Dessert? Naja, wie ihr jetzt gehört habt, Knödel sind eigentlich irgendwie alles und man findet sie wirklich so gut wie überall. Ich muss ja ehrlich gestehen, bevor ich die Recherchearbeit zur aktuellen Folge gemacht habe, hätte ich mir selbst nicht gedacht, dass es ein doch so umfangreiches Thema wird. Habe mir gedacht, okay, ja, da gibt es Semmelknödel, Brotknödel, von denen habe ich auch mal gehört, und halt die Erdäpfelknödel, ja, und die Fruchtknödel. Aber dass es dann in Oberösterreich so viele verschiedene Arten vom Teig, von der Fülle, von der Art der Zubereitung gibt, und damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich denke mal, ich konnte euch somit auch dieses eher nebensächliche Thema, das man vielleicht jetzt nicht so beachtet, weil es ist ja nur ein Knödel, näher bringen und habe euch Lust gemacht, mal selbst ein paar neue Varianten zu probieren. Ich werde es auf alle Fälle machen und ja, vielleicht schreibe ich auch mal über das ein oder andere Rezept dann bei mir im Blog. Den findet ihr übrigens auch seit einiger Zeit jetzt unter gabelbissen.at. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Sendung. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.